Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Jena, 17. Dezember 1790. Ich möchte dir auf deinen letzten Brief, der mir viele Freude machte, so gern viel antworten, besonders was deine Vorstellung von der klassischen Kunst betrifft, aber die Geschäfte drängen mich zu gewaltig, und ich kann dich bloß grüßen. Ich bin neugierig, was du zu meiner Rezension von Bürger sagen wirst, die in den nächsten Stücken der Literaturzeitung erscheint. Freilich sind's nur einige hingeworfene Winke, aber die mir zu ihrer Zeit geredet scheinen. Sogar gern wünschte ich meiner Frau zu Weihnachten mit dem Graffschen Gemälde von mir eine Freude zu machen. Sie verlangt unbeschreiblich danach. Wenn es gleich nicht vollendet ist, so kann Graf es ja eine Zeit lang in meinen Händen lassen, bis wir zusammenkommen, welches so gar lange nicht mehr anstehen kann, und dann kann er's vollenden. Es wäre mir gar zu lieb, gern bezahl ich's ihm jetzt gleich. Ich hoffe, er wird nicht über 30 Taler fordern. Könntest du ihn dazu vermögen, so wäre mir's ein ganz erstaunlich großer Gefallen. Sag ihm oder schreib ihm die Umstände, warum ich's so sehr wünsche, dass er es wieder unter die Hände bekommen soll, und bitte dir aus, dass er dir sagt, was er dafür fordert. Nächstens mehr, meine Frau grüßt dich und M. und D. herzlich, dein S.